mein Herz. Denn dein Lächeln, es strahlt wie die Sonne so schön. Du bist wie tausend Sterne, die glühen. Ihr goldenes Haar wehte im Sommerwind, als ich sie im Park gehen sah. Ringsumher war die Welt plötzlich dunkel und grau, nur die Augen, sie strahlten so blau. Bleib bei mir und ich schenk dir die Liebe. Bleib bei mir und ich schenk dir mein Herz. Denn dein Lächeln, es strahlt wie die Sonne so schön. Du bist wie tausend Sterne. Ich nun tun, es war um mich geschehen. Sie lachte mir zu und blieb stehen.